Mein erstes Erinnerung an meine Kindheit, das war der 19. Oktober 1925. Und zwar, schon, aber schon vorher ein paar Tage, habe ich Mumps gekriegt. Ja. Na, meine Mutter hat mir Kopftücher umgebunden. Temperatur wäre ein bisschen gehabt, aber keine Rolle gespielt. Nicht? So hagelig war man nicht. Weil, wie gesagt, ich hätte keine Zeit gehabt, dass ich da im Bett irgendwo liege. Also kurz und gut. Und das war so schon ein kalter Frühherbsttag, so Anfang Oktober. Und ich bin abmarschiert mit einem Klothosen und einem Leiberl und bin auf der Gasnummer gerannt, oder? Und da hat schon ins Nieseln angefangen. Hat von einer Nachbarin gefragt: Maxi, was machst du denn da? Schleppt mich heim. Meine Mutter: Was fällt dir ein? Was nicht? Gut. Also, weißt du, ich bin den ganzen Tag strapazieren gegangen, zu den Nachbarn und so weiter schon da. Entwickelt sich eine Infektion mit Skrofflöse. Das ist eine Abart von der TBC, das gibt es gar nicht mehr. Ja? Und ich wach eines Tages auf, das war der 19. Oktober 1925, und hab da so einen Kropfen. Meine Mutter schaut das an, Gottes Willen. Da sagt: Was machen wir? Packt mich zusammen ins AKH, damals ins Alte. Und da hat es gegeben die Klinik Eiselsberg, die war ein Notbaracken vom Krieg in Erstenhof. Ja, das war die Ambulanz. Und wir kommen dorthin, der Arzt schaut das an, sagt er: Ja, der Skrofflöse, sagt er, müssen wir operieren. Er sagt meine Mutter: Wie machen wir? Sagt er noch: Wir sind gleich dabei. Also, dann bin ich rein, hau mich dort auf den Tisch, da das Ding an, ja, mit Verbandsstrafen. So anbunden, da, so bin ich gelegen, nicht? Und da waren Klosterschwestern als Assistentinnen. Und der eine kommt so und sagt: Komm, leg mich auf die Seiten, halt meinen Kopf. Und der kommt, der Doktor, mit den Handschuhen, Skalpell in der Hand, und setzt an, zack. Und das Ding gibt ein neues Instrument und der rammt aus. Also, du kannst dir vorstellen, wie ich brüht habe. Meine Mutter sitzt draußen und hört das, ja. Die wollte rein, haben sie es zurückgehalten. Und ich schaue dann noch so rein, was da falsch verklumpert ist. Ah. Also ich bin dann so ganz benebelt, ja. Kannst du dir vorstellen. Du musst dir vorstellen. Ein Pflaster drüber, ein Verband und gingen sie heim. Und so war das, also das war mein erstes, wie soll ich das sagen, markantes Erlebnis in meinem Leben.